Yeah. Geschminkt plus Tattoos, schwingt die Stilettos. Mixe den O-Saft, heute mit Prosecco. Yeah. Ruf mal den Ober für UFO. Chivas mit Cola. Da wieder locker, Party mit Elle. Hol dir den Notas oder schlaf in der Zelle. Welle, yeah. Woodridge, Poster und Sticker. Yeah. Sperrt eure Töchter ins Kloster. Wichser, los ist auf Twitter. Wir wollen Gold, yeah. Der Rest holt sich Tripper. Viel Erfolg, so ist er. Yeah. Geht unter die Haut, Splitter. Wir haben was auf dem Kicker, wie am Jazzy Ticker. Yeah. Misser, geht auf Nummer sicher. Deine Bitch hat meine Nummer sicher. Gebt mir das Mic und belegt mir ne Pizza. So Ruf ist am Feier, ich Spitzer. Es ist Party, schreck dich, mach dich fertig, Hektik. Yeah. Komm schon, los, widersprecht mich. Yeah. Es ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Yeah. Verteilt auf der Straße, Flyer, Plakate. Wir feiern uns im Ekstase. Es ist Party, Hard Party. Scheibe los, weiß auf rot, Woodridge Logo, ja wir bleiben so. Das ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Party, bis du nicht mehr weißt, was du tust. Auf die Tanzfläche selbst mit dem Blut in dem Fuß. Das ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Bitches im Tanga, bespritzen den Panda, Champagner. Jeder Arsch bewegt sich, Samba. HR, hungrig wie Piranhas. Textilien wandern zwischen Berlin und Alanya. Entspann mal, die Mische macht Tanja. Swisher voll Ganja, ja, this is Standard. Backstage Pass, Flatrate, Schnaps. Beste Dutch, VIP, ich sitz auf dem besten Platz. Hammer, Scheiben gepanzert, heiß wie im Dampfbad. Jeder Auftritt gleich deinem Anschlag, die Stimmung ist Bombe. Woodridge, geh mir aus der Sonne, ich komme. Tantra, bin auf Heck. Du bist zu langsam, KD Supir, lass uns noch einmal anfangen. Vom Anfang und jeder tanzt grad, wir feiern jeden Tag, als wäre es ein Samstag. Es ist Party, steck dich, mach dich fertig, Hektik. Komm schon los, widersprech nicht. Es ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Verteilt auf der Straße, Flyer, Plakate, wir feiern uns in Ekstase. Es ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Die Scheiße los, weiß auf rot, Woodridge Logo, ja wir bleiben so. Das ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Party, bis du nicht mehr weißt, was du tust. Auf die Tanzfläche selbst mit dem Blut in dem Fuß. Das ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Mach kein Auge, mach kein Auge, mach kein Auge, mach kein Auge, mach kein Auge, mach kein Auge, mach kein Auge. Es ist Party, schreck dich, mach dich fertig, Hektik. Komm schon, los, widersprech nicht. Es ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Verteilt auf der Straße, Flyer, Plakate. Wir feiern uns in Ekstase. Es ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Dreh die Scheibe los, weiß auf rot, Woodridge Logo, ja wir bleiben so. Das ist Party, Hard Party, Hard Party, Hard Party. Party, bis du nicht mehr weißt, was du tust. Auf die Tanzfläche selbst mit dem Blut in dem Fuß. Das ist Party, Hard Party.